In der märchenhaften Unordnung, die die Russen den Deutschen hinterlassen hatten, war nur zu bedauern, wem ein Stück Land gehörte und kein fliegender Teppich. Wer baut, klebt nun einmal sein Leben an die Erde. Dem Bleiben einen Körper zu geben, ist sein Beruf, ein inneres Schaffen. Dort, wo nichts ist, immer tiefer aushöhlen. Von außen erscheint das farbige Glas in den Wohnzimmerfenstern, an denen er jetzt vorbeigeht, stumpf und verweigert den Einblick. Lebendig wird das Licht erst, wenn man hinter dem Glas sitzt. Erst dann wird es eigentlich sichtbar als Licht, dann nämlich, wenn es benutzt wird. Auch Dürer sah durch solche gefärbten Scheiben nur das Licht von der Welt, aber nicht die Welt selbst, saß drin und schuf sich seine eigene Welt. Wollte Dürers Frau wissen, wer auf dem Nürnberger Markt spazieren ging, musste sie eine kleine Klappe öffnen, um auf den Platz hinabzusehen. Je dicker die Mauern, je kleiner die Fenster, desto weniger Wärme ging den Bewohnern eines Hauses verloren. Feldsteine, Stroh, Reibeputz, alles Materialien aus dieser Gegend. In der Kehle im Übergang von Giebel zu traufständigem Bereich eine kleine Schleppgaube. Das Haus sollte aussehen, als sei es hier gewachsen, wie etwas Lebendiges. Den Schornstein hat er selbst mitgemauert. Mit den Arbeitern und den Bauern hat er sich immer verstanden. Aber nicht mit diesem Staat, in dem der eine Beamte nicht wusste, was der andere tat. Im Sommer ist er vor der Abfahrt immer noch einmal geschwommen. Jetzt, im Januar, ist er auch baden gegangen, nur nicht im See. Über den miserablen Witz würde nicht einmal seine Frau lachen, die sonst so gern lacht. Wann er das letzte Mal hier geschwommen sein wird, weiß er nicht mehr. Auch nicht, ob es im Deutschen eine Zeitform gibt, die das Kunststück fertigbringt, die Vergangenheit zur Zukunft zu erklären. Vielleicht irgendwann Anfang September? Das letzte Mal war damals ja noch kein letztes Mal. Deshalb hat er sich nicht gemerkt. Erst seit gestern ist es das letzte Mal geworden. Als könne die Zeit sich, auch wenn man sie ganz fest in der Hand hält, herumwerfen und zappeln und sich einem, wie sie gerade will, verdrehen. Unten im Badehaus hängt sicher noch sein grünes Handtuch. Damit wird sich nun vielleicht irgendwer anders abtrocknen. Als er von den Juden das Badehaus übernahm, hingen noch deren Handtücher dort. Bevor seine Frau auf die Idee kommen konnte, sie zu waschen, war er schwimmen gegangen und hatte sich mit einem der fremden Handtücher trocken gerieben. Fremde Handtücher. Tuchfabrikanten, die Juden. Frotte, erste Qualität, möchte sein. Sein erster Antrag auf Aufnahme in die Reichskulturkammer war daran gescheitert, dass er im Antragsformular auf die Frage nach der arischen Abstammung Ja und Nein geschrieben hatte. In jeglicher Form des Angriffs ist eine Annäherung an den Gegner von hinten erforderlich. Frau T., ein ihm wohlwollender Beamter, den er noch aus Schulzeiten kannte, hatte ihn darauf hingewiesen, dass die Rasse der Urgroßeltern bei diesem Antrag nicht von Belang sei. Daraufhin hatte er den Antrag ein zweites Mal stellen dürfen, hatte auf die arische Frage nun mit Ja geantwortet, seinen und seiner Frau Abstammungsnachweise bis zur Generation der Großeltern beigelegt und war aufgenommen worden. Das Ja und das Nein. Die Zwischenräume zwischen den Bohlen des Badehauses waren mit Werk ausgestopft, alles nur provisorisch gezimmert. Immerhin die Hälfte des Verkehrswerts hatte er den Juden gezahlt. Und das war schon nicht wenig gewesen. Auf die Schnelle hätte sich gar kein anderer Käufer gefunden. Mit Werk. Die Mutter der Mutter seines Vaters. Ja und nein. Mit dem Kauf des Grundstücks hatte er den Juden geholfen, ihre Ausreise zu finanzieren. Nach Afrika wohl oder Shanghai, wohl oder übel. Mit dem Kauf des Grundstücks hatte er die Ausreise seines Neins aus dem Fragebogen finanziert. Nach Afrika oder Shanghai, egal. Weg, weg mit ihm, weg, weg. Ja und nein. Aus der Sonne angreifen, aus der Sonne in die Sonne hineingreifen, bis alles verbrennt und dann löschen mit dem märkischen Meer. Ja und nein.